Petrosino beobachtete die Passanten vor dem Laden der Gimavalvos, hoffte darunter eins der vielen tausend Gesichter zu erkennen, die er sich eingeprägt hatte. Während er wartete, überlegte er, wen er als nächstes besuchen sollte. Den Obsthändler auf der Brooklyn Bridge, dessen Leben in Gefahr war, oder die beiden Leute vom Bund, die sagen, sie fürchten die Hölle nicht, weil sie sich entschieden haben, auf Erden schlecht zu sein, und die jeweils eine italienische Familie terrorisierten? Oder sollte er zu Carmelo Di Giacomo's Laden in der West 3rd Street gehen, wo kürzlich ein Fremder aufgetaucht war, um Di Giacomo mitzuteilen, seine Freunde von der Black Hand und er hätten über sein Schicksal abgestimmt und einstimmig auf Mord entschieden? Es gab etwas Streit darüber, auf welche Art sie sterben sollen, hatte er hinzugefügt. Die einen wollen sie erdolchen, andere erschießen, aber die meisten wollen sie mitsamt ihrem Geschäft mit Dynamit hochjagen. Petrosino hatte viel zu wenige Ressourcen für all diese Verzweifelten. In Little Italy fehlte es seit Jahren an Polizei. Das New York Journal bestätigte dies in einem Leitartikel. »Die Italiener zahlen ihre Steuern und ihre Miete«, hieß es darin. »Sie arbeiten schwer. Polizeilicher Schutz steht ihnen zu. Und doch bekommen sie ihn nicht.« Nicht nur ignorierte die Polizei die Rufe nach mehr Streifen und Festnahmen, sie verbot auch gesetzestreuen Italienern, sich Waffen zuzulegen. Hätte man die Polizei dafür bezahlt, nicht zu ermitteln, schrieb der Journalist Sidney Reed, hätte sie es auch nicht besser tun können. Petrosino stand also vor einem Dilemma. Wie sollte er entscheiden, wen er retten wollte und wen er sterben ließ? Während er an jenem Nachmittag zusah, wie die Kunden mit leeren Händen den Laden der Gimavolvos betraten und mit Papiertüten voll Artischocken und Zitronen wieder herauskamen, traf er eine Entscheidung. Der Fall des Obsthändlers war am dringendsten. Alle anderen würden warten müssen. Kurz vor seinem Termin mit dem Händler erspähte er Sergeant Funston, der für die Stanton Street zuständig war, und rief ihn zu sich. Er erklärte ihm, der Laden müsse ständig bewacht werden, bis er wieder da sei. Funston schrieb eine Nachricht an einen irischen Beamten namens Captain Murtha, um Petrosinos Anweisungen weiterzugeben. Er solle mindestens einen Posten vor dem Geschäft aufstellen und versicherte Petrosino, er würde rund um die Uhr überwacht. Beruhigt machte Petrosino sich auf den Weg zur Brooklyn Bridge. Dort traf er den Obsthändler und half, getarnt als dessen Gehilfe, den bescheidenen Obststand mitten auf der Brücke vorzubereiten. Als die Ware ausgelegt war, lehnten die beiden sich zurück, beobachteten die Passanten und warteten auf die Erpresser. Es dauerte jedoch nicht lange, da bekamen sie Schwierigkeiten. Ein Polizist tauchte am Stand auf und befahl Petrosino und dem Händler weiterzuziehen. Petrosino gab sich zu erkennen. Als Detective war er dem Polizisten vorgesetzt, doch der Cop hatte solchen Trubel verursacht, dass auf eine Begegnung mit den Ganoven nicht länger zu hoffen war. Petrosino war stinksauer. Der Beamte hatte offensichtlich nur zwei Ithaka gesehen, die im Weg herumstanden. Petrosino gab auf, verabschiedete sich von dem Obsthändler und ging nach Hause ins Bett. Um 3 Uhr in jener Nacht erschütterte eine fürchterliche Explosion das Haus der Gimavalvos, durchschlug Backsteinwände und riss die eichene Haustür aus den Angeln. Die Familie wurde aus den Betten geschleudert, Scherben und Splitter regneten auf sie nieder. Überall im Block barsten Fensterscheiben. Als die Polizei kam, beteten im ganzen Haus Italiener auf Knien um Schutz. »Ein 13-Zoll-Geschoss hätte nicht mehr Schaden angerichtet«, berichtete die Times. Umherfliegende Glasscherben hatten einem Passanten übel das Gesicht zerschnitten. Wie durch ein Wunder war niemand ums Leben gekommen. Petrosino war fassungslos. Wo war Murthas Posten gewesen? Wo das NYPD? Er stürmte zu Murthas Revier und erfuhr die Wahrheit. Als die Bombenleger mitten in der Nacht in der Stanton Street aufgetaucht waren, hatte es dort weit und breit keinen Polizisten gegeben. Captain Murtha hatte gelogen und die Gimavalvos nicht bewacht.